Der republikanische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur flog ein mit seinem Privatjet, einer Boeing 757. Berichterstattung auf CNN wie beim Papstbesuch. Menschen standen seit dem frühen Morgen an. Oh, that's so beautiful. But we have politicians that don't have a clue. They're all talk, they're no action. Wir haben nur Politiker, die keine Ahnung haben. Sie reden nur, sie tun nichts. Schändlich. Und Trump kam auch gestern Abend sehr schnell auf sein gegenwärtiges Top-Thema zu sprechen. Illegale Einwanderung. Wir müssen sie stoppen. We've got to stop it. We're going to build a wall. Donald Trump hat in seinem Plan zur Einwanderungsreform neben einigen Verschärfungen, einer Mauer, die er nach Mexiko hinbauen möchte, und dem Abschieben von Einwanderern ohne Aufenthaltsrecht auch ein besonders heißes Eisen angefasst. Das verfassungsmäßig verbriefte Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft, das jedem zusteht, der auf dem Territorium der Vereinigten Staaten das Licht der Welt erblickt. Auch Kindern illegaler Einwanderer, die sich hier zum Zeitpunkt der Geburt aufhalten. Das Baby ist sofort amerikanischer Staatsbürger mit allen Rechten und Ansprüchen. Für manche der Versuch, sich auf diese Weise legal in den Vereinigten Staaten zu verankern. Darauf spielt das Wort Anchor an, um bleiben zu dürfen. A lot of people think that it is absolutely in terms of anchor babies. Sie warten an der Grenze, kommen kurz vor der Geburt herüber und dann haben sie ein Kind, das US-Staatsbürger ist. Und wir kümmern uns dann darum. Mit Social Security, mit Medicare, mit Bildung. Machen Sie mal einen Punkt. Die Eltern müssen legal herkommen. Just before the baby, they come over to the border. They have the baby in the United States. We now take care of that baby. Trumps Kritiker halten dem entgegen, dass Tausende dieser Menschen in den vergangenen Jahren dennoch abgeschoben wurden, dass die meisten wegen der Jobs kommen und dass es beleidigend und unmenschlich gegenüber den Kindern sei. This term is incredibly offensive because it actually legitimizes the dehumanization of our most vulnerable, of our most innocent, of children. Maria Cardona ist Parteistrategin für die Demokraten. Sie stammt selbst aus Kolumbien. Eine hispanische Interessenvertretung, die den Republikanern nahesteht, hatte ausdrücklich empfohlen, den Begriff Anchor Babies nicht zu verwenden. Es ist natürlich mehr als ein Streit um Worte. Donald Trump hat dem 14. Verfassungszusatz den Kampf angesagt, der seit dem 19. Jahrhundert dieses Staatsbürgerschaftsrecht garantiert. Nach dem Bürgerkrieg und dem Ende der Sklaverei sollte allen Amerikanern afrikanischer Herkunft die Staatsbürgerschaft zugesichert werden. Dieses Recht gilt als fundamental für das Selbstverständnis der USA. Trump hat einen weiteren roten Knopf gedrückt, der ihm derzeit Zulauf beschert. Ob auch unter den Hispanics, das ist fraglich. Mindestens 35% dieser Stimmen sind nötig für die Partei, um ins Weiße Haus zu gelangen.